Aufgabe 3.5d. Nun erzählt Herr Salzmann von seinem letzten Urlaub. Hören Sie sich das Gespräch an. Und Sie? Wo waren Sie letztes Jahr im Urlaub? Wir sind in die Türkei geflogen und haben 2 Wochen in Side verbracht. Aha, da war ich noch nie. Wie hat es Ihnen gefallen? Es war wunderbar. Wir haben uns richtig erholt. Tatsächlich. Wo haben Sie denn gewohnt? Wir haben in einem Luxushotel gewohnt, direkt am Strand. Der Service war ausgezeichnet und das Essen hat uns sehr gut geschmeckt. Die Leute waren auch sehr freundlich. Und was haben Sie dort gemacht? Natürlich haben wir viel am Strand gelegen und sind auch jeden Tag geschwommen. Wir haben die römischen Ruinen besucht, die direkt in Side sind. Wir haben auch einige Ausflüge mit dem Bus ins Landesinnere gemacht. Und abends sind wir durch die Bazars gebummelt. Es war ein sehr schöner Urlaub. Und wie war das Wetter? Meistens herrlich. Nur am letzten Tag hat's geregnet. Klingt ja wunderbar. Da muss ich auch mal hin. Und haben Sie schon Reisepläne für dieses Jahr? Ja. Dieses Jahr fahren wir wahrscheinlich nach Spanien.